Ja, nach Pump, Pump, Pump, jetzt wieder ein bisschen relaxterer Sound. Mein Mann Roy Davis zusammen mit Trent, Ron. Ich habe gerade vergessen, wie der Vorname heißt. Vergessen immer Chez Damier, Ron Trent. Chez Trent wird sich irgendwie scheiß anhören, finde ich. Kann man so sagen, ja. Aber nichtsdestotrotz, Veranstaltungshinweise für heute Abend. Ja, ich habe hier einen Zettel, da steht drauf, 26.04.97 Wolf Gäbele in Dortmund im Trinidad. Das ist ein DJ aus Trier. Dann haben wir Bad Boy Bill in Münster im Dockland. Dann haben wir eine Veranstaltung in Krefeld am Südbahnhof. Das Ding nennt sich Recycled Loops Part 1 und ist mit Ramin, David Martin und Timothy Grady ein Stück auf Honolulu auch schon gemacht haben. Sieht übrigens gut aus, das Foto vom Ramin. Endlich mal ein gutes Foto von dem Kerl. Finde ich auch sehr schön, wirklich. Dann haben wir DJ Tinnitus und Ingo, wer auch immer Ingo ist, im U-Club in Wuppertal. Da läuft ein Haufen Drum & Bass. Weißt du auch nicht, wer Ingo ist, aber Tinnitus hat auf jeden Fall eine Portion schwarzen Humor. Muss ich, glaube ich, nicht näher ausführen. Dann haben wir noch Veranstaltung in Düsseldorf im Ratinger Hof mit den Stickman. Und Sonntag mit dicker Empfehlung sind DJ Ed Rush, DJ Nico, DJ Fierce und MC Rhymetime in Essen in der Roten Liebe. Dann gibt es eine kleine intime Veranstaltung am 30.04. am Mittwoch, die nennt sich Mayday, ist in Dortmund in der Westfalenhalle. Das sind wir so unter uns quasi. Ein Haufen DJ sind trotzdem noch dabei. Ich weiß noch nicht, wieso die da alle hinkommen, aber naja, sehen wir dann, ne? Das ist aber lustig hier. Ja, Riesenspaß, Vertreibhaus wie immer. Hans in den Mai, das ist natürlich sehr, sehr witzig. Das ist die Gegenveranstaltung quasi zur Mayday in Essen in der Roten Liebe. Dann haben wir John Aquaviva in Düsseldorf im Ratinger Hof. Achso, Hans in den Mai übrigens mit Hans Nieswand, falls das einer nicht gemerkt haben sollte. Dann gibt es noch Herb LF in Dortmund im Trinidad mit Case zusammen. Und dann noch Freitag, 2.5. Robert Hood in Essen in der Roten Liebe. Und kann ich nicht lesen, muss der Kollege machen. Ja, eine dicke Veranstaltung im Café Europa in Bielefeld. Da sind DJ Duke, DJ Byron Burke, Benji Candelario und noch ein paar andere. Wir legen da auch mit auf. Und ja, da sollten wir doch alle sein, denke ich mal, ne? Jupp.

Fighting Man. Thank you. Okay, Freunde der Tanzmusik, drei Paar Sozial wie bekannt für die ein oder andere Überraschung gut, wie ihr es vielleicht schon gemerkt habt. Deshalb gibt es heute eine Premiere bei uns. Also was wir heute hier machen, hatten wir noch nie. Und zwar spielen wir jetzt ein Tape ab, aber das Tape dürfte euch interessieren. Das ist nämlich von den beiden Nasen aus Frankreich namens The Daft Punk. Und das wollten wir uns dann nicht entgehen lassen. Die konnten leider nicht live ins Studio kommen, deshalb gibt es ein Tape. Und ich denke aber, dass es sich trotzdem lohnen wird und dass es in eurem Sinne ist. Und von daher würde ich sagen, viel Spaß damit. We'll be right back.

Thank you. away.